so, so steif. Und ich kann doch nicht mehr tanzen. Und ich will doch gern was bringen. Und ich kann doch nicht. Mein Schwäger ist doch so steif. Und ich kann doch nicht mehr tanzen. Und ich will doch gern was bringen. Und ich kann doch nicht. Und sie will mich gar nicht nett, weil ich bin jung heirate, mit so'n kleines Mädchen. Mein Schwing ist alles satt, und sie will mich gar nicht nett.